Angst in Rom ist zu einer Krankheit geworden. Sie überfällt die Menschen und schüttet sie von oben bis unten. Es fürchten sich nicht nur die Feinde des Regimes, nein, die Faschisten fürchten sich doch viel mehr. Auch sie wissen, dass es so nicht weitergehen kann und haben Angst. Warum ermorden sie ihre Gegner? Aus Angst, warum vergrößern sie die Polizei? Aus Angst, warum vernichten sie Tausende? Aus Angst, mit ihrer Angst wachsen ihre Verbrechen. Das große Rot.